vor, als wenn es gestern war. Ich ging durch die Straßen auf der Suche nach dir. Niemals hätte ich gedacht, dass mir sowas passiert. Dass eine Frau wie du mir den Kopf verdreht. Es war wie ein Zauber, der vergeht. Julia, ich weiß noch, wie es damals war. Wie könnte ich je vergessen, wie dein Blick mich traf? Julia, es kommt mir vor, als wenn es gestern war. Doch die Zeit bleibt nicht stehen. Werden wir uns mal wiedersehen? Es war nur ein kurzer Blick, der mich gefesselt hat. Keine Berührung und kein Wort von dir. Was würd ich geben, wärst du jetzt bei mir? Doch das Schicksal nahm dich mir. Julia, ich weiß noch, wie es damals war. Wie könnte ich je vergessen, dein Blick mich traf? Julia, es kommt mir vor, als wenn es gestern war. Doch die Zeit bleibt nicht stehen. Werden wir uns mal wiedersehen? Dich noch einmal berühren. Dich noch einmal lächeln sehen. Sagen, wie sehr ich dich noch liebe. Denn du fehlst jeden Tag. Julia, ich weiß noch, wie es damals war. Wie könnte ich je vergessen, mich traf? Julia, es kommt mir vor, als wenn es gestern war. Doch die Zeit bleibt nicht stehen. Werden wir uns mal wieder.